Deutschlandfunk, Rock etc. Johnny Marr hat eine große Karriere als Musiker bereits hinter sich. Er war Gitarrist und Songschreiber bei The Smiths. Und diese Band ist sowohl in ihrer Heimat Manchester wie auch weit darüber hinaus eine echte Legende. Johnny Marr ist nach einiger Zeit in den USA nach Manchester zurückgekehrt und hat sich neue Musiker für seine eigene Band gesucht. Natürlich spielt er wieder in seiner prägnanten Art Gitarre, aber, und das ist für seine Fans völlig neu, er ist nun auch der Sänger dieser Formation. Paul Baskerville hat Johnny Marr nach den Einzelheiten seiner neuen Karriere befragt. Secrets and there is mine, so let it be known. For we have been through hell and high tide. I think I can rely on you. And yet you start to recoil. Heavy words are so lightly thrown, but still I leap in front of a flying bullet for you. So what difference does it make? What difference does it make? It makes none, but now you have gone, and you must be looking very old tonight. The devil will find work for idle hands to do. I stole and I lied, and why? Because you asked me to. But now you make me feel so ashamed, because I've only got two hands, but I'm still fond of you. Oh, oh, oh. So what difference does it make? Oh, what difference does it make? Oh, it makes none, but now you have gone, and your treasure is won. Oh, the devil will find work for idle hands to do. I stole and then I lied, just because you asked me to. But now you know the truth about me, you won't see me anymore. Well, I'm still fond of you, oh, oh, oh. But no more apologies. What difference does it make from the Smiths? Johnny Marr ist eine Gitarrenlegende. Sein markanter Spinnradstil hat eine ganze Generation von Alternative-Rock-Musikern beeinflusst. Die Smiths existierten zwar nur 5 Jahre, 82 bis 87, aber sie hinterließen einen gewaltigen Eindruck. Die Kombination von Morrisseys Gesang und Marrs Gitarre hatte einen eigentümlichen Reiz. No, I think they meant more to me than they, you know, than they. They couldn't have really meant any more to anyone than they did to me. But I think the fanatical fans grow out of that obsessive thing. I think the sort of people. The Smiths hätten niemanden mehr bedeuten können als mir. Die fanatischen Fans sind sicher darüber hinweg. Man wird älter. Ich hoffe, dass diese Fans sich noch für meine Arbeit interessieren, aber man kann mit 35 nicht mehr Blumen durch die Gegend werfen und einen Idiotentanz im Morrissey-Stil machen, wie die Smiths-Fans es damals taten. Ich hoffe, dass diese alten Fans was Neues wie Haven und Clinic hören. Es gibt inzwischen eine jüngere Generation von Smiths-Fans, die uns nachträglich kennengelernt haben. Als ich 16 war, entdeckte ich The Doors, obwohl die Zeit der Doors lange vorbei war. The Smiths haben einen ähnlichen Stellenwert. Als Student muss man sich mit The Smiths beschäftigen. Man muss eine Smiths-Platte besitzen. The Smiths war mein Leben und es war mir sehr wichtig. Gerade deshalb wollte ich die Trennung, weil ich dachte, wir wären sonst nicht mehr so brillant wie früher. Mit der Vorstellung kam ich nicht klar. Which is kind of why, another reason why it split, because I started to think that it was starting to feel like it wasn't going to be very good, that we were going to start being like less than brilliant, and I couldn't really handle that. Johnny Marr hat mit vielen Musikern zusammengearbeitet, unter anderem mit Beth Orton, Neil Finn und Talking Heads. Er war zeitweilig sogar festes Mitglied von The The. Er hatte auch das Projekt Electronic mit New Order's Bernard Summer. Obwohl er ein sehr gefragter Sessionmusiker ist und trotz des Erfolges von Electronic, hat Johnny Marr nie die Blütezeit seiner ersten Lebensphase übertreffen können. Bereute er das Ende der Smiths. You see, the thing is, before the Smiths, I was in and out of every band that was around my area anyway, so I think. Bevor The Smiths gegründet wurden, wirkte ich bei vielen Bands in meinem Viertel mit. Ich war es gewohnt, dass Gruppen nicht lange Bestand hatten. Ich mag Veränderung. Ich hätte mich dennoch gefreut, wenn The Smiths 20 Jahre lang zusammengeblieben wären, aber dann wären wir nicht wir gewesen. Wir hatten nämlich ein sehr intensives, impulsives, kreatives Verhältnis. Es hätte niemals länger halten können. There's no way that it would have lasted any longer than it did. So tell me how love. Last night I dreamt that somebody loved me von the Smiths. Zum ersten Mal hat Johnny Marr jetzt eine richtige eigene neue Band. Zum ersten Mal in seinem Leben singt er. Was ist seine Strategie für the Healers? Made a decision a couple of years ago when I started writing a few songs that I knew would be right for only me to sing on, that the next few years are going to be in the pursuit of a certain kind of music. Vor ein paar Jahren schrieb ich ein paar Songs, die nur für meinen Gesang geeignet waren. Ich war auf der Suche nach einer bestimmten neuen Musik. Mir war klar, dass The Healers dieses Ziel umsetzen würden. Das ist die Strategie. Wenn ich mit Freunden zusammensitze und Gitarre spiele, fragen sie, was ist das? Das sollst du aufnehmen. Aber meistens klingt es dann gerade nach dem typischen Johnny Marr-Stil. Das will ich im Moment nicht. Ich erlebe eine Energie mit dieser neuen Band, die ich von nirgendwo sonst bekomme. Viele britische Bands momentan legen den Schwerpunkt auf Melodie und manchmal sogar auf Sentimentalität und sie interessieren sich weniger für Energie. Viele amerikanische Gruppen dagegen sind von Thema Energie besessen, aber sie haben keine Melodien. Ich bin mit einer gesunden Mischung von Energie und Melodie aufgewachsen, sei es David Bowie oder T-Rex oder Roxy Music, sogar The Sweet. Ich will aber nicht Glamrock neu erfinden. Ich habe genug eigene Vergangenheit, auf die ich zurückgreifen kann. Es war auf jeden Fall eine Herausforderung, ein Album zu schaffen, das nicht klischeehaft, sondern neu klingt. I can sort of touch with, but it's a challenge to write a rock record that doesn't sound cliched, I think, and that sounds new. The Last Rides von Johnny Marr and The Healers von dem neuen Debütalbum Boomslang. Johnny Marr ist 40. Es ist schon mutig, zum ersten Mal mit 40 zu singen. Warum wollte er plötzlich im Mittelpunkt stehen? Hatte er vorher Angst vor der Herausforderung? I did have a few days of, you know, my mind or my ego, my conscious mind, whatever you want to call it, going, well, you don't do this. You're Johnny Marr, what the people aren't going to want it, and you're not, it's not what you're supposed to do, and it's not been done really. Ein paar Tage lang fühlte ich mich verunsichert. Ich dachte, du kannst es nicht machen, du bist Johnny Marr, du sollst doch nicht singen. Aber meine Band ist nicht dumm. Sie würden mich nicht zwingen, auf einem Drahtseil ohne ein Sicherheitsnetz zu stehen. Ich hatte sogar Detektivarbeit geleistet und ein paar Demos von Manchester-Sängern gehört, die gute Rockstimmen hatten und auch gut aussahen. Aber die Bandkollegen sagten, die Sänger passen nicht. Einer klingt wie Bono, während wenn du singst, klingt es seltsam und interessanter. Es hing alles in der Schwebe. Ich bin irgendwann um 5 Uhr morgens aufgestanden. Alles war ruhig. Es gab keinen Verkehr draußen. Ich legte die Demos mit meinem Gesang auf und meditierte vor mir hin. Ich glaube, ich konnte es objektiv beurteilen. Ich mache Platten seit 20 Jahren. Ich dachte, er ist ziemlich gut. Dieser Typ klingt ziemlich interessant. And I'm pretty good at being objective about making records, because I've made so many records with different singers. And I just used my ears and I just sat in front of it and I went, yeah, he's pretty good. He's pretty interesting, this guy. Und das war Need It von Johnny Marr and the Healers von dem Album Boomslang. Nach 20 Jahren endlich wieder eine eigene Band. Der Kreis schließt sich. Es ist, als ob Johnny Marr endlich mal zur Ruhe gekommen ist und dass er endlich mal wieder ein klares Weltbild hat. Ihm ist es aber klar, dass The Healers keine Jugendkultur darstellt, sondern dass sie eher eine reife Band ist. You know, I've spent so long trying to sort of amass a knowledge of what I can do besides what the Smiths. I'm going to make that count. Ich habe so viele Erfahrungen außerhalb der Smiths gesammelt. Ich will, dass diese Kenntnisse was wert sind und dass sie umgesetzt werden. Ich bin ein großer Fan von neuer Musik. Wir sind in dieser Band neugierig wie normale Konsumenten. Ich würde nicht mehr als Profimusiker arbeiten, wenn ich meine Liebe zur Innovation verlieren würde. Das war immer so bei mir. Jedes Mal, wenn ich mich damals hinsetzte, um ein Smiths-Lied zu schreiben, wollte ich was Neues schaffen. Sicher, wir hatten einen erkennbaren Band-Sound, aber innerhalb des Rahmens der eigenen Identität ist vieles möglich. Ich glaube, es hat sich im Laufe der Jahre, was meine Attitüde betrifft, nichts geändert. Ich denke bloß, dass ich inzwischen bewanderter bin. Es wäre nicht so würdevoll, wenn ich so tun würde, als ob wir eine junge Band wie The Vines seien. Be a certain lack of dignity in trying to pretend that I was The Vines, I think. You run around on the rebound. Everyone says you're going all the way down. Out of your mind all of the time. Stare at the wall, she's got it all now. What's going on? Time slips away. You got it all wrong. Saw her today and that's all. Get up off the ground, back on your feet. It's easily done. She didn't really hurt no one. Walk on down that street where we need you. Down on the corner where there's nothing to do. Take it from me, but don't take too long. You're never gonna go wrong. Get up off the ground, back on your feet. It's easily done, she didn't really hurt no one. You can walk right back where you started. Your friends moved on, it's all gone wrong. Walk on down that street where we need you. Down on the corner where there's nothing to do. Friends move on, it's all gone wrong. Around the Corner von Johnny Marr and the Healers von dem Album Boomslang. Johnny Marr hat schon vor Jahren seine finanzielle Unabhängigkeit erklärt. Die Smiths-Platten verkaufen sich nämlich immer noch. Wie er selbst sagt, jeder Student muss Smiths Album in seiner Sammlung haben. Ist es schwierig mit der Motivation, weil er das Geld nicht braucht? No, difficulty in motivation, isn't it? It's like turning off my relaxing and being kind of cool with what I've done. That's more difficult, because luckily I've got, you know, my friends and my family. Motivation ist nicht das Problem. Das Erbe der Smiths auf entspannte Weise zu akzeptieren ist eher das Problem. Meine Freunde und Familie ermutigen mich zum Glück, einen künstlerischen Lebenswandel zu führen. Sie wollen auch, dass ich so bleibe, weil sie wissen, was mich glücklich macht. Ich habe genau dieselbe Begeisterung für Musik, die ich als Kid hatte. Ich bin ein ziemlich sensibler Typ, obwohl ich C bin. Ich habe eine rastlose Seite in meiner Persönlichkeit, die mich künstlerisch inspiriert. Im Alltag bin ich ein pflegeleichter Typ. Aber die Musik, die ich komponiere, ist oft ziemlich melancholisch. Auf der Bühne kommt eher die dunkle Seite meiner Persönlichkeit zum Vorschein. Jeder hat seine zwei Seiten. Wenn man aus Manchester kommt, dann traut man sich kaum zu sagen, man sei ein Künstler. Es wird einem gleich vorgeworfen, man sei anmaßend. Aber ich mache mir so viele Gedanken um Musik und Kunst und um Gott und die Welt, dass ich mich doch als Künstler bezeichnen muss, weil das die typische Thematik der Künstler ist. Considering ideas and where I'm going to go and philosophies and the world and cosmic shit, that, you know, I might as well call myself an artist, because that's what artists do. Banging On von Johnny Marr and The Healers von dem Album Boom Slang. Johnny Marr könnte in Beverly Hills wohnen, wenn er wollte, aber stattdessen wohnt er in seiner Heimatstadt Manchester in England. Allerdings ist er damals nach der Trennung der Smiths nach Kalifornien gezogen. Aber er war nicht lange weg. Was ist die magische Anziehungskraft von Manchester? I moved back to Manchester in 1987, late 87, when I'd moved out to California and ich zog Ende 87 zurück nach Manchester, nachdem ich eine Weile im Haus meines Managers in Kalifornien gewohnt hatte. Ich hatte dort mit vielen Musikern in Kalifornien gearbeitet. Ich hatte eine schöne Zeit dort. Ein Freund wohnte in der Zeit in meinem Haus in Manchester. Wir telefonierten mehrmals wöchentlich. Es klang, als ob er eine tolle Zeit hatte. Er sagte, es gibt unglaubliche neue Platten hier. Ich weiß, es klingt verrückt, aber hast du es mal versucht, Donovan zu hören, nachdem du Ecstasy genommen hast? Ich guckte gerade MTV ohne Ton. Es lief gerade ein Video von der schrecklichen Band Poison. Ich sagte zu meiner Frau, Liebling, pack deine Taschen. Wir kehren nach Manchester zurück. Es war gerade die Zeit von der Revolution in Sachen Technologie, Klamotten, Drogen und Musik in Manchester. Ich habe nie einen Ort erlebt, der kreativer ist. Revolution in technology and the revolution in clothes and the revolution in drugs and the revolution in music and just creativity and I haven't found anywhere that's more creative. Yeah. Johnny Marr and the Healers mit You Are the Magic. Es hilft Johnny Marr vielleicht nicht, über den Schatten von The Smiths zu springen, aber man bekommt den Eindruck bei Johnny Marr, dass Heimat eben Heimat ist, Home Sweet Home, dass es letztendlich ein Konservatismus ist, der ihn dort in Manchester hält. But Manchester for me was like somewhere great to escape from and perversely, paradoxically, somewhere great to come back to. Es ist toll, von Manchester zu flüchten, aber paradoxerweise ist es auch toll, dorthin zurückzukehren. Als ich jung war, fühlte ich mich genervt von dem starken Gefühl von Manchester-Wurzeln. Ich dachte, es gibt eine große Welt da draußen. Ich fühlte mich von der nordenglischen Mentalität erstickt. Aber wenn man gerade einen traurigen gegen Cleveland gespielt hat und man fühlt sich nicht so gut, dann können diese Manchester-Wurzeln wieder erfrischend sein. Jetzt bin ich wieder lange genug in Manchester, um zu wissen, dass es für meine Kreativität gut ist. Ich bin oft in London, New York und L.A., aber meine besten Ideen habe ich in Manchester. Because I've been there long enough now to realize that it does feed me creativity. And I go to London and I go to New York and I go to L.A. and I get all my best ideas in Manchester. Das war Rock etc. mit einer Sendung über den englischen Gitarristen Johnny Marr von Paul Baskerville.